Dort seh ich einen grauen Mann mit Zittern nach dem Glase greifen. Ach, dächt er doch wie Liebe dran, die alten Lüste zu ersäufen. Man nennt den Rebensaft mit Recht, die Milch und Nahrung schwacher Greise, vielleicht weil er die Seele schwächt. Das machen sie billig Kinderheiße. Man nennt den Rebensaft mit Recht, die Milch und Nahrung schwacher Greise, vielleicht weil er die Seele schwächt. Das machen sie billig.